Augen, die versinken in die Wein. Ein Lächeln sich um ihren Mund verliert, das ist das Bildnis unzensiert von jener Frau, die nenn ich mein. Nimm mich, nimm in den Arm, hilf, löse mich um Gott, seh ich das Leben rosa. Sie sagt, Gott, er liebe mich, die täglich ich neu hör, sie klingen mir wie Prosa. Sie trat in mein Herz hinein, ein Teil des Glücks darf sein, dass ich von Grund auf so sah. Sie ist für mich, ich für sie im Leben. Sie sagt es mir, schwor es mir fürs Leben. Und sobald ich seh sie hier, dann fühl ich in mir mein Herz. Nächte voll Liebe unend, ein großes Glück dort Platz einnimmt, Problem und Sorge nun verschwindet, vor Glück ich jetzt nicht sterben könnt. Wenn sie mich nimmt in den Arm, sie zu mir flüstert an, ich seh das Leben rosa. Sie sagt Wort der Liebe mir, täglich ich neu hör, sie klingen mir wie Prosa. Sie trat in mein Herz hinein, ein Teil des Glücks darf sein, dass ich von Grund auf so sah. Sie ist für mich, ich für sie im Leben. Sie sagt es mir, schwor es mir, Leben. Und sobald ich seh sie hier, dann fühl ich in mir mein Herz.